Atreo wehrte sich vergeblich. Es war stärker als sein eigener kleiner Wille. Er schlug um sich, er kämpfte und strampelte, aber seine Glieder gehorchten nicht ihm, sondern jenem Sog. Nur noch wenige Schritte trennten ihn von der endgültigen Vernichtung. In diesem Augenblick fuhr Fuchur wie ein züngelnder weißer Blitz über ihn hin und packte ihn an seinen blau-schwarzen Haaren, riss ihn in die Höhe und brauste mit ihm in den nachtschwarzen Himmel empor. Keiner der beiden, Fuchur nicht und nicht Atreo, konnte später sagen, wie lang dieser Flug durch die völlige Finsternis dauerte, ob es wirklich nur eine Nacht war. Aber auch die längste und dunkelste Nacht geht einmal vorüber. Und als der fahle Morgen dämmerte, erblickten die beiden fern am Horizont den Elfenbeinturm. Atreo fand sich zu seiner Verwunderung auf dem Rücken des Glücksdrachen sitzend, ohne sich erinnern zu können, wie er dort hinaufgelangt war. Als er seinen Mantel fröstelnd um sich zog, bemerkte er, dass dieser alle Farbe verloren hatte und grau geworden war. Ebenso war es mit seiner Haut und seinem Haar. Und nun sah er im zunehmenden Licht des Morgens, dass es sich auch mit Fuchur nicht anders verhielt. Der Drache glich nur noch einem grauen Nebelstreifen und war schon fast ebenso unwirklich. Sie beide waren dem Nichts zu nahe gekommen. Er beugte sich über Fuchurs Kopf. »Wir werden bald angelangt sein. Dann muss ich der kindlichen Kaiserin sagen, dass es keine Rettung mehr gibt. Von allem, was ich tun musste, ist dies das Schwerste.«